Meine Führer, seit unserem letzten Zusammensein im November vorigen Jahres, als wir die Freude hatten, dass der Reichsführer SS uns durch seine Gegenwart die ganze Tagung zu einem Erlebnis machte und in langen Ausführungen zu uns sprach, sind 5 Monate vergangen und vieles, was damals nicht vorauszusehen war, unterdessen eingetreten. Ich komme zu Anfang zur Lage und zu dem Einsatz der Waffen-SS. Damals stand die Front oben von Leningrad an den Dnieper runter. Wir alle glaubten damals, dass diese Linie wird gehalten werden können. Es war eine Verkürzung eingetreten und es mussten normalerweise durch die dadurch verkürzte Front so viele Truppen zur Verfügung sein, um die Front halten zu können. Die Dnieper-Linie war nicht befestigt und die Truppen, die über Dnieper zurückgingen, fanden nichts vor, um sich darin festkrallen zu können und den Gegner abweisen zu können. Der Erfolg ist dann der gewesen, dass durch Abziehen auch von Truppen, notwendige Abziehung von Truppen an die Westfront wegen der drohenden Invasion, Auffrischung von zerschlagenen Verbänden, die Front schwächer wurde und nun nicht mehr dem ungeheuren Ansturm, der von den Bolschewiken aus einsetzte, standhalten konnte. Der Führer hatte sich also damals dazu entschlossen, die Front noch weiter zurückzunehmen. Die Lage war nun folgende. Bei uns oben in Finnland war die Division Nord mit dem Skiregiment Norge. Sie liegt von während des ganzen West-Ostfeldzuges beinahe an derselben Stelle mit Ausnahme von Salla und hat dort ihre Stellungen ausgebaut und wird, so wollen wir hoffen, wie überall, wo die Waffen-SS eingesetzt gewesen ist, die Stellung gegen jeden Ansturm halten. Vor Leningrad lag von uns aus nur noch eine Kampfgruppe der SS-Poll-Division. Es wurden aber im Laufe des Winters das 3. Panzerkorps mit den Divisionen Nordland und der Brigade Niederlande nach dem Oranienbaumer Kessel geworfen, um dort Truppen herauszulösen und dort die Stellung zu übernehmen. Weder die Division Nordland war in dem Augenblick, als sie eingesetzt wurde an der Front, einsatzfähig, noch Niederlande. Niederlande war eigentlich, wie es dort drauf ging, noch ein Torso. Trotzdem mussten wir dorthin, weil ja jeder auch glaubte, die Front vor Leningrad wird gehalten und die Front am Oranienbaumer Kessel ist eine ruhige Front und die Divisionen können sich dort vervollständigen und können ihre Ausbildung vollenden. Wir hatten dann noch vorn die estnische Brigade und die lettische Brigade. Beide haben im Laufe der Kämpfe, die nachher stattgefunden haben, Hervorragendes geleistet. Bei dem Einbruch, der oben an der Leningrader Front stattfand und der bei Luftwaffenfelddivision am Oranienbaumer Kessel stattfand, bestand die Gefahr, dass die Einheiten, die von uns dort oben eingesetzt waren, umgangen und vernichtet werden. Schwerkämpfen zogen sich zurück, und zwar bis an die Front von Narva, haben dort Stellung bezogen und gegen die schwersten Angriffe diese Stellung gehalten. Die Brigade, estnische Brigade, die während des Feldzuges, während der Kämpfe zu einer Division umformiert wurde, wurde aus ihrer bisherigen Stellung herausgezogen und zum 3. Panzerkorps unterstellt, sodass dort oben jetzt das 3. Panzerkorps mit Nordland, Niederlande und der estnischen Division steht. Dass diese Kämpfe dort uns große Verluste gekostet haben, dürfte jedem Einzelnen klar sein. Die Kampfgruppe der SS-Poll-Division, die sich unerhört tapfer geschlagen hat und zuerst auch im Oranienbaumer Kessel eingesetzt war, wurde, als es kritisch wurde, herausgezogen und wie immer am dicksten Punkt der Front dort oben eingesetzt. Unterdessen war das 6. Korps, das 6. Freiwilligen Armeekorps der Waffen-SS aufgestellt worden unter General von Pfeffer-Wildenbruch und konstituierte sich aus der 15. lettischen Division und der 19. lettischen Division. Die 19. lettische Division, die vorher Brigade war und die aufgefüllt war. Ich erinnere bei diesen Kämpfen nur an den Heldentod von unserem Kameraden Schuld, der sich dort oben die Schwerter geholt hat. Ein Kampf, den diese Völker, sowohl Letten wie Esten, dort oben führen, der anerkannt werden muss, denn die wissen, worum es geht, dass es um ihre Heimat geht. Und sie kämpfen unerhört tapfer und gut. Die Truppe ist ausgezeichnet. Das am Offizierkorps ist noch vieles auszusetzen. Das liegt aber in erster Linie daran, dass dieses Offizierkorps, das wir erhalten haben, vielleicht etwas überaltert war und nun plötzlich vor Aufgaben gestellt worden ist, denen es in der kurzen Zeit nicht gewachsen war. Das 6. Korps der Waffen-SS steht also jetzt dort oben mit 2 lettischen Divisionen. Anschließend hatten wir eine Nachschubkommandantur in Bobruisk. Aus dieser Nachschubkommandantur wurden, wie die Sache kritisch wurde, ein Bataillon zusammengestellt und als Jägerbataillon beim Heer eingesetzt. Dieses Bataillon hat, trotzdem es für diese Aufgabe gar nicht vorgesehen war, es waren nebenbei bemerkt auch nicht SS-fähige Männer, die in erster Linie dort eingesetzt waren, sondern es waren freiwillige KV-Heer, die zur Waffen-SS eingezogen worden waren. Sie haben dort unerhört tapfer gekämpft und es hat Monate gedauert, bis wir beim Heer diese Truppe, die wir ja brauchten, wieder hinausbekamen. Gleichzeitig hat dort oben sehr tapfer gekämpft die damalige 1. Brigade, der jetzt hier Stamm der 18. Division, und der Standartenführer Trabant, der sich dabei das Ritterkreuz geholt hat. Aber auch dort hatten wir infolge der scharfen Kämpfe große Verluste. Ich erinnere dabei auch dort oben an den Kampf der Gruppe von Gottberg, des Generalkommissars von Minsk, und gleichzeitig den höheren SS- und Polizeiführers dort, der aus einer zusammengestellten Truppe aus SS, Polizei, Verbände aus Einheimischen lange oben gekämpft hat und sich gut geschlagen hat. Es ist dabei dort eine neue Einheit der Waffen-SS aufgestellt worden, die Brigade Rona. Sie untersteht uns nicht direkt, sondern dem Führungshauptmann, sondern vorläufig nur dem höheren SS- und Polizeiführer. Sie setzt sich zusammen aus Einheimischen, aus Weißrussen, Ruthenen, allem Möglichen. Weiter südlich anschließend war der Obergruppenführer Fritzmann, der bei dem Zurückgehen der deutschen Front eine Kampfgruppe gebildet hatte. Und Zhytomyr, Rovno, Lusk und so weiter sind Orte, an denen diese Kampfgruppe, die auch nicht mal ausgerüstet war für einen derartigen Kampf, sich ausgezeichnet geschlagen hatte. Und dort, wo sie gewesen ist, auch standgehalten hat. Es kam so weit, dass in Zhytomyr, wo wir hier ein Ersatzbataillon liegen hatten, beziehungsweise ein Ausbildungsbataillon, die schon frühzeitig in den Kampf geworfen werden musste, trotzdem die Leute nur eine 14-tägige Ausbildung hatte, 14 Tage bis 6 Wochen. Dieses Bataillon ist eingesetzt worden bei Zhytomyr, hat sich sehr gut geschlagen, trotz der kurzen Ausbildung, so stark war, sodass die Kampfkraft erhöht werden musste. Bei Wiking erinnere ich an den Heldenkampf, den sie unten geführt hat, in dem Kessel von Cherkassy. Meine Führer, wenn in so einem Kessel 2 AK mit 10 oder 12 Divisionen darin sind und eine Division, das war eine schwache Division der Waffen-SS, wenn man die Division der Waffen-SS eine Front von 80 Kilometern zur Verteidigung gibt, so können Sie sich leicht ausrechnen, wie groß und wie breit die Frontabschnitte der anderen Divisionen gewesen sind. möchte bei dieser Gelegenheit auch ausdrücklich betonen, dass jeder Oberscharführer von uns in die anderen Einheiten hineingesteckt eine so große Kampfkraft war, dass es nachher kaum möglich war, einzelne Männer wieder herauszuziehen. Der Kessel ist gehalten worden, trotzdem gehalten worden, möchte mich nicht näher ausdrücken. Und die Truppen, die dort drin gewesen sind, haben sich durchgekämpft zur deutschen Front. Der Ersatz, der dauernd stattfinden sollte, konnte nicht stattfinden, weil die Wege verschlampt gewesen sind und die Truppe mit ihren schweren Waffen nicht vorkam. Die Division ist zurückgekommen, nur mit einem Teil der Gewehre, weil alle schweren Waffen gesprengt werden mussten, vor allem alle Mottteile. Sie ist aber in einem derartigen Kampfgeist zurückgekommen, dass der Führer, der vorher gesagt hat, sie geht jetzt 4 Wochen auf Urlaub, sie sofort wieder hat einsetzen müssen, um den schwer gefährdeten Punkt Kowel damals zu halten und zu retten. Ich komme auf Kowel noch zurück. Die Totenkopf-Division, die ja allmählich in diesem Kriege es gelernt hat, eingekesselt zu werden, zu halten und durchzubrechen, hat das genauso wie sie im Kessel von Demjansk es getan hat, auch unten wieder getan. Den Kessel oder die Umzingelung, von der in den Wehrmachtsberichten jetzt unten gesprochen worden ist, der unten in der Südukraine stattgefunden hat, war ein Kessel, in dem die Totenkopf-Division drin war. Die Totenkopf-Division ist gewesen, die schnellstens, und zwar so schnell, dass der Gegner sich nicht erst festsetzen konnte, diesen Kessel wieder gesprengt hat und den deutschen Truppen es ermöglicht hat, in die deutsche Front sich wieder einzugliedern. Das ist der Kampfgeist der Waffen-SS. Ich komme zum Südosten. Süden. In Italien war damals unten die Sturmbrigade Reichsführer SS, die auf einem an und für sich verlorenen Posten gestanden hat, auf Korsika. Sie hatte Befehl, bis zum letzten Atemzug dort zu halten, wie sie runterging, und Korsika nicht zu räumen. Dieser Befehl wurde, aufgrund der Verhältnisse, die dort unten stattgefunden haben, geändert. Die Division sollte im Raume von Laibach aufgestellt werden. Wir konnten auch dort die ersten Stämme und Rekruten hinschicken. Die Sturmbrigade Reichsführer SS, die aber in der Hauptsache den Stamm für die Aufstellung der gesamten Division bilden sollte, konnten wir nicht herauskriegen, weil die Wehrmacht es verlangte, dass sie erstmal dort oben bei Livorno noch den Küstenschutz übernehmen sollte und dann, wie es jetzt gewesen ist, bei der Landung von Nettuno richtig gewesen ist. Die Truppe ist zum Erstaunen aller fest in der Hand unserer deutschen Führer. Und sie wird für ihre Heimat sich bestimmt gut schlagen. Die SS-Polizeidivision, von der eine Kampfgruppe, wie ich vorhin erwähnte, noch jetzt oben im Norden ist, bei der Heeresgruppe, jetzt beim 6. SS-Freiwilligenkorps, wurde aus der Aufstellung heraus erst nach Serbien und dann unten nach Griechenland verlegt. In Griechenland hat diese Division, die ja noch nicht fertig ist, aber immerhin das Glück gehabt, dass sie sich im Kampf mit Banden, der dort aber nicht so ist, wie zum Beispiel in Kroatien oder in Serbien oder in Bosnien oder Herzegowina, an dem Feind und an die Kämpfe gewinnen konnte und kann. Ich glaube, dass diese Division, wenn wir die letzten Reste raus haben, die zugeführt haben, eine unserer besten neuen Divisionen sein werden. Die Division selbst ist aufgestellt worden. Sie war ja früher eine bespannte Division, eine Grenadierdivision. Gegen den Willen des Heeres als Panzergrenadierdivision. Wir haben es fertig gekriegt, dass wir sie motorisiert haben und bewaffnet haben, wie alle unsere anderen Panzergrenadierdivisionen. Der Führer hat das genehmigt. Im Westen war unterdessen aus Italien das 1. Panzerkorps hinverlegt worden und hat dort in sich aufgenommen die 12. Division Hitlerjugend. Die Aufstellung dieser 12. Division war nicht leicht, da uns die Führer gefehlt haben, die uns versprochenen Führer der Hitlerjugend wir nicht erhalten haben und vor allen Dingen die Männer, die wir für die Division brauchten, an und für sich um Monate später kamen, als sie uns annonciert waren. Die Division ist aber aufgestellt worden und ich weiß heute, dass sie eine Division ist, die ebenbürtig der Leibstandarte und in diesem Verbande des 1. Panzerkorps Leibstandarte kämpfen und fechten wird. Es war außerdem das Generalkommando des 2. Panzerkorps hinverlegt worden, weil man ja die Absicht gehabt hatte, die beiden Divisionen, und zwar die beiden Panzerdivisionen, das Reich und Totenkopf auch nach dem Westen zu verlegen und dort unter dem 2. Panzerkorps zu vereinigen. Das gelang nicht, das 2. Panzerkorps war allein da und nahm nun unsere Division, die 9. und 10. Hohenstaufen und Bunsberg in sich auf und bildete aus diesen beiden Divisionen das 2. Panzerkorps. Die 9. und 10. Division ist vor einem Jahr, etwas über einem Jahr, auf Befehl des Führers im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Boden gestampft worden. Die Männer, die wir dort drin haben, waren zu 70% oder 80% nicht Freiwillige der Waffen-SS. Und der Führer hatte befohlen, dass aus den Arbeitsdienstlagern einfach die von uns für tauglich befundenen gemustert und in diese Division aufgenommen werden. Sie werden sich alle noch entsinnen können, welche Scherereien wir damals gehabt haben, indem am laufenden Bande von den Eltern, von den Pfarrern, von den Prälaten, von den Kardinälen, von was weiß ich, von wem die Beschwerden kamen, dass ihr Sohn dort gegen seinen Willen in die Waffen-SS eingestellt worden ist und dass sie bitten, ihn sofort wieder zu entlassen. Es sind eine unzählige Anzahl Briefe an den Führer gegangen, an den Reichsführer. Wir haben uns auf den Standpunkt gestellt gehabt, die Leute sollen erst mal 4 bis 6 Wochen bei uns sein. Diejenigen, die dann nicht mehr freiwillig bei uns bleiben wollen, können gehen. Ich glaube, es sind 3 gewesen, bei 2 Divisionen. Alle anderen haben nachher gesagt, nein, wir bleiben. Denn sie wussten ja im Grunde genommen gar nicht, was die Waffen-SS ist, sondern sie hatten ihre Meinung sich gebildet aus dem, was ihnen ihr Pfarrer oder ihre Eltern gesagt haben. Diese Divisionen stehen heute nicht im Westen im Kampf. Nebenbei bemerkt, ist mir auch persönlich gesagt worden vom Generalfeldmarschall von Rundstedt, ist die 9. Division, Division Hohenstaufen, die beste Division des Westens gewesen. Und das ist eine Anerkennung, die wir uns gern gefallen lassen können. Erfolg ist bloß gewesen, dass sie immer vorgesehen waren für größte Schlamassel. Diese beiden Divisionen sind also, als jetzt die Sache sehr kritisch geworden ist, bei Tarnopol in Kampftransporten verladen und nach dem Osten geworfen worden. Und seit einer Woche sind sie im Kampf und kämpfen sich nicht rückwärts, sondern wie wir das gewohnt sind, vorwärts. Sie haben auch die große Lücke, die dort war, die entstanden war, bereits geschlossen, sodass ein Durchbruch an der Stelle, an der wir stehen, das 2. Panzerkorps, wo das ausgeschlossen zu betrachten ist, und damit dort zumindest das Generalgouvernement geschützt ist. Über die Kämpfe von Prinz Eugen, die sich in dem Rahmen der Bandeneinsätze gegen Tito bewegen, brauche ich hier nichts Besonderes zu sagen. Sie befinden haben stattgefunden in demselben Rahmen wie das ganze letzte Jahr. Die Kämpfe sind hart, sind Kämpfe, wie man sie sonst nicht kennt, sind Kämpfe im Gebirge, schwierig, der Gegner wird geworfen, das heißt, er wird geworfen, steht an einer anderen Stelle wieder auf und sammelt sich da. Ich habe dann noch zu erwähnen, die 17. Division, deren Aufstellungsbefehl und Aufstellung ja bei der vorigen Kommandeurbesprechung schon vorhanden war, Götz von Berliching. Diese Division steht einsatzfähig, mit Ausnahme der Ausrüstung. Das ist wie überall, dass die Motorisierung große Schwierigkeiten bereitet und wir selbst noch nicht wissen, wie sie durchgeführt werden sollen. Die Verluste, die wir an Material im Osten haben, sind so ungeheuerlich, wie sich vielleicht keiner von Ihnen vorstellen kann. Wenn mir der maßgebende Herr vom Heer vor einiger Zeit gesagt hat, ja, was soll ich denn tun, wenn Sie hier kommen mit Forderungen? Wir fabrizieren im Jahr 100.000 Kraftfahrzeuge und verlieren im Osten im Jahr 200.000 Kraftfahrzeuge. Da können Sie sich ja selbst ausrechnen, wie lange das reicht. So ist, möchte ich hier bei der Gelegenheit doch mal öffentlich betonen, ich habe es dem Herrn gegenüber auch betont, die Hauptschuld liegt wohl daran, dass die Truppe ihre Kraftfahrzeuge, ihre Mod-Fahrzeuge nicht genügend pflegt und dass vor allen Dingen von den Nachschubstellen nicht genügend Ersatzteile vorhanden sind, um diese Kraftfahrzeuge, die oft nur einen ganz geringen Schaden haben, sofort wiederherzustellen, sondern sie liegen bleiben müssen und dann gesprengt werden müssen, weil sie nicht abtransportiert werden können. Wir haben dadurch selbstverständlich auch einen großen Teil beim Zurückgehen an der Ostfront schwerer Waffen verloren, weil die Zugmaschinen fehlten, um diese schweren Waffen abzutransportieren. Ich komme nun noch auf Niederlande. Unter dem Befehlshaber der Waffen-SS Niederlande ist, wie bekannt, dort eine Kampfeinheit zusammengestellt worden, die eine Stellung ausgebaut hat, die so stark ist, dass eigentlich ein Durchbruch auch dort nicht stattfinden kann. Eine Stellung, die auch nicht gebaut worden ist nach dem allgemeinen System, wie man sie sonst baut, sondern die den Verhältnissen der Gegend, der Lage angepasst ist. Ich möchte die Gelegenheit hier nicht vorübergehen lassen, um den Befehlshaber der Waffen-SS, dem Gruppenführer Demmelhuber, für diesen Ausbau dieser Stellung und für das, was er dort getan hat, ich habe darüber dem Reichsführer Vortrag gehalten, die ganz besondere Anerkennung des Reichsführers und meinen Dank auszusprechen. Das ist das, was über die Lage zu sagen ist in der Zeit von November bis jetzt. Ich habe Ihnen damals auch das Programm für das nächste halbe Jahr in Gegenwart des Reichsführers verkündet mit den Worten: Ich bin aber von meinem Reichsführer Kummer gewöhnt und weiß, dass dieses Programm nicht eingehalten wird und dass es ganz anders ausgehen wird. Ich habe dazu erstmal Folgendes zu sagen. Der Reichsführer hat sich dazu entschlossen, in der Waffen-SS nun eine Dreiteilung vorzunehmen. Wir haben einmal Freiwillige, die nach unseren SS-mäßigen Grundsätzen, nach unseren rassischen Auslesegesetzen bei uns aufgenommen werden. Das waren die Angehörigen unserer Division, Leibstandarte, das Reich, Totenkopf, Viking und so weiter. Wir sind heute aufgrund der vom Führer befohlenen Vergrößerung nicht mehr in der Lage, nur noch Männer bei uns aufzunehmen, die diesen Auslesebedingungen entsprechen. Vor allen Dingen haben wir ja eine sehr große Anzahl Volksdeutsche in uns aufgenommen und diese Volksdeutsche entsprechen zu einem großen Prozentsatz nicht den Bedingungen, die wir als SS-Männer an einen SS-Männer rassisch stellen müssen. Wir haben außerdem noch Ausgehobene und Gezogene, ich erinnere an Estland und an Lettland. Dort ist ja die allgemeine Wehrpflicht eingeführt worden und die Männer, die zu uns kommen, die ersten waren Freiwillige, die jetzigen werden gezogen und bei uns in uns eingereiht. Es werden also drei verschiedene Kategorien an Divisionen es von jetzt an geben. Einmal die SS-Division. Die SS-Division, die nach den Grundsätzen, wie wir sie immer gehabt haben, aufgestellt und ausgesucht werden, menschenmäßig. Es ist dabei selbstverständlich, dass das nicht vorläufig nicht hundertprozentig ist, weil in diese Division auch aufgrund der Notlage sehr viel Ersatz hereingekommen ist, der diesen Bedingungen nicht entspricht. Es soll, wenn die Möglichkeit besteht, dieser Ersatz allmählich rausgelöst werden, zumindest wenn er verwundet ist und in die anderen Divisionen kommt, und nur rassisch auserlesener Ersatz hineinkommen. Diese SS-Divisionen, zu denen gehören, damit sie keinen Schreck kriegen, habe ich schon die Durchnummerierung unserer Division bis 53. Erste Division, Leibstandarte, SS-Panzerdivision, Leibstandarte Adolf Hitler. Zweite Division, SS-Panzerdivision Das Reich. Dritte Division, SS-Panzerdivision Totenkopf. Vierte Division, SS-Polizei-Panzergrenadierdivision. Fünfte Division, SS-Panzerdivision Viking. Sechste Division, SS-Gebirgsdivision Nord. Siebte Division, da war bis jetzt Prinz Eugen dran, das fällt raus, weil das eine Freiwilligendivision ist, habe ich von uns einrangiert, Panzerdivision Reichsmarschall, die ganz neu aufgestellt wird, und zwar nach Grundsätzen wie Reich, Totenkopf, Leibstandarte. Achte Division, SS-Kavalleriedivision Florian Geier. Neunte Division, SS-Panzerdivision Hohenstaufen. Zehnte Division, SS-Panzerdivision Frunzberg. Elfte habe ich ausgelassen, weil es eine Freiwilligendivision ist. Zwölfte Division, SS-Panzerdivision Hitlerjugend. 13., 14. und 15. fallen in diesem Rahmen jetzt hier raus, sondern bleiben auf für die Neuaufstellung, die wir bestimmt noch bekommen. 16. Division, SS-Panzergrenadierdivision Reichsführer SS. 17. Division, SS-Panzergrenadierdivision Götz von Berliching. Und 18 bis 25 bleiben dann als reine SS-Division noch frei. Als zweite Sparte die Freiwilligendivision. Diese Durchnummerierung ist bereits vom Reichsführer in der Zahl 1 bis 25 und so weiter genehmigt. Es kann nur innerhalb dieser einzelnen noch eine Umnummerierung stattfinden. 26. Division, SS-Freiwilligengebirgsdivision Prinz Eugen. 27. Division, Freiwilligenpanzergrenadierdivision Nordland. 28. SS-Panzergrenadierbrigade, Freiwilligenpanzergrenadierbrigade Niederland. 29. SS-Freiwilligen-BH-Gebirgsdivision, kroatische Nummer 1. 30. SS-Freiwilligen-Panzergrenadierdivision Horst Wessel. Das ist die Division, die wir aus den uns zur Verfügung zu stellenden SA-Männern jetzt aufstellen. Der Stamm dazu bildet die erste Brigade. SS-Freiwilligen Sturmbrigade Langemark, Flandern, die ausgebaut werden soll zu einer Brigade. 32. SS-Freiwilligen Sturmbrigade Wallonien, die ausgebaut werden soll bis zu einer Brigade, bis zu einer Division. 33. SS-Freiwilligen Gebirgsdivision Skanderbeg, albanische Nummer 1, die wir gerade aufstellen. 34. Französische SS-Freiwilligen-Sturmbrigade, die bis zu einer Brigade aufgestellt werden soll. 35. SS-Freiwilligen-Gebirgsdivision, albanische Nummer 2. 36. SS-Freiwilligen-BH-Gebirgsdivision, kroatische Nummer 2. 37 bis 40 steht noch offen, das wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Die dritten sind die sogenannten Waffendivisionen, in Klammern SS. Das sind die Divisionen, die wir aus fremden Völkern, europäischen Völkern aufstellen und die den Rahmen an für sich bilden, kann man hier in dem Kaiser offen aussprechen, für das späte europäische Heer. Denn Sie sehen aus dieser ganzen Zusammenstellung, die ich Ihnen hier gebe, was sich hier herauskristallisiert, unter dem Oberbefehl des Reichsführers SS. 41. Division, lettische Waffendivision, in Klammern SS, lettische Nummer 1. 42. Lettische Waffendivision SS, in Klammern lettische Nummer 2. 43. Estnische Waffendivision, in Klammern SS, estnische Nummer 2. 43, 44, 1 und 2. 45. Galizische Waffendivision SS, galizische Nummer 1. 46. Steht bloß vor euch, alles die noch, die jetzt auf dem Papier. Litauische Waffendivision SS, litauische Nummer 1. Kavalleriedivision Nummer 3. Außerdem haben wir noch die Waffensturmbrigade Rona, die ich vorhin erwähnte, die oben beim Hören des Essen Polizeiführer von Gerd Gottberg sich befindet. Meine Führer, das sind 32 Divisionen und 5 Brigaden. Das wird Ihnen einen gewissen Auftrieb geben für Ihre Arbeit, wenn Sie wissen, was Sie hierfür zu schaffen haben. Damit bei uns aber wir auch aus den Gegnern noch etwas drin haben, stellen wir ein britisches Freikorps auf zum Kampf gegen die Bolschewiken. Die ersten 50 oder 55 Mann aus Gefangenen sind bereits da. Erwähnen möchte ich noch, dass in den Niederlanden sich außerdem der Landsturm Niederlande befindet, der unter der Aufsicht vom Gruppenführer Demmelhuber aufgestellt worden ist, den er aber geschickterweise hat verstanden, von sich aus abzuwälzen und anderen zu unterstellen. Das, was aber in der Aufstellung getan worden ist, das hat noch Gruppenführer Demmelhuber getan. Wenn ich nun auf die Einheiten hier in der Heimat komme, so komme ich zuerst mal hier auf den Truppenübungsplatz Böhmen-Mähren. Ich benutze diese Gelegenheit hier. Ich habe diesen Zeitpunkt aufgehoben, um dem höheren SS- und Polizeiführer, Oberabschnittsführer, Minister Dr. Frank, meinen herzlichsten Dank für das Entgegenkommen bei der Aufstellung und Durchführung dieses Truppenübungsplatzes zu sagen. Es ist zwischen uns beiden letztens eine Schwierigkeit entstanden. Schwierigkeiten sind dazu da, dass sie beseitigt werden. Wir haben hier einen Truppenübungsplatz, wie er vielleicht einmalig ist. Und wir haben mit vieler Liebe und viel Fleiß und viel Mühe diesen Platz ausgebaut. Wir haben ihn nicht ausgebaut zu einem Truppenübungsplatz, wo wir am laufenden Band Divisionen eigentlich hinverlegen wollten oder sollen, sondern wir haben diesen Raum genommen, um unsere wertvollsten Schulen hierher zu legen. Das ist einmal die Panzergrenadierschule in Kieferschlag. Das heißt doch wohl jetzt? Wie? Ja. Also früher Prosetschnitz. Die im Ausbau so weit fertig ist, dass man sagen kann, wir können sie jedem Einzelnen zeigen. Wir können nicht bloß unsere Führer und Unterführer dann ausbilden, sondern jeden Besuch, der zu uns kommt, können wir entgegensehen. Und ich glaube, dass jeder Besuch erstaunt und beglückt weggehen wird, weil er sieht, was hier während des Krieges von der Waffen-SS geschaffen worden ist. Das Lehrregiment, das wir uns mit vieler Mühe und Not dazu aufgestellt haben, ist uns ja im Moment aus der Nase gezogen. Und ich schaue mich ungefähr alle 48 Stunden oben mit einigen Herren rum, um dieses Lehrregiment schnellstens wieder rauszubekommen. Aber alle 48 Stunden ändert sich die Meinung. Einmal bekomme ich es raus, einmal bekomme ich es nicht raus. Wir werden es aber rausbekommen, und ich habe mit dem Reichsführer darüber Vortrag gehalten, dass der Name Lehrregiment verschwindet mit demselben Augenblick, in dem das Regiment rauskommt. Das Wort Lehr kommt nicht mehr rein. Nur wir werden irgendeinen Namen erfinden, dass kein Mensch sieht, was dahinter steckt. Den Namen kommt ja gar nichts an, sondern es kommt auf die Leistung, auf die Arbeit an. Wir haben dann weiter hier die Pionierschule, die schon lange da ist und die über deren Leistung ich hier nichts mehr zu sagen brauche. Die Anerkennung dafür habe ich den betreffenden Führern schon längst ausgesprochen. Es kommt dazu, dass diese Pionierschule, genauso wie unsere Kraftfahrttechnische Lehranstalt, Waffentechnische Lehranstalt und Nachrichtenschule, mein Antragkind in allernächster Zeit Ingenieurschule wird und damit die dort abgelegten Examen als Ingenieurexamen gelten. Wir haben außerdem da die Sturmgeschützschule, die noch im Aufbau ist, die vorläufig aus 400 Ausbildern und 80 Schülern besteht. Das sehe ich mir übermorgen an und da werde ich wohl das umgekehrte Verhältnis rausbringen. Wir haben die Artillerieschule, zwei dort, wozu noch die Teile der Artillerieschule 1 kommen, die von Glau dorthin wegverlegt werden sollen. Diese Artillerieschule ist dasselbe für die Artillerie, was die Panzergrenadierschule für die Panzergrenadier ist. Sie hat dasselbe im Aufbau und der Ausbildung geleistet wie die andere Schule. Sie verdient dieselbe Anerkennung wie die andere Schule. Das sind in der Hauptsache die Schulen, die wir auf diesem Platze haben. Wir haben ja außerdem noch da Artillerie, Ersatzartillerie. Es ist nun unvermeidlich, und das bitte ich zu berücksichtigen, Kamerad Dr. Frank, dass wir Männer, die Sie politisch als Volksstamm nicht gern hier sehen, aber dorthin legen müssen. Es bleibt uns sonst nur übrig, entweder die Schulen wegzunehmen, um die Männer auszubilden, oder die Aufstellung nicht mehr zu machen. Der Reichsführer hat ja von sich aus befohlen, dass die Panzergrenadierschule auf dem Truppenübungsplatz Kurmark verlegt wird. Das braucht aber Ihnen und mir noch nicht weh zu tun. Ich schätze, dass das in einem Jahre frühestens, wenn es gebaut werden könnte, sein kann. Und bis dahin haben wir vielleicht hoffentlich den Krieg gewonnen. Es möchte bei dieser Gelegenheit gleich kommen auf die Aktion, schöne Titel, Sonderbevollmächtigter des Reichsführers SS für Personaleinsparung. Der hat also nun alles das, was wir aufgebaut haben, beinahe kaputt gehauen. Das heißt, er hat es nicht, es wäre beinahe passiert. Ich habe Einspruch erhoben und die Aktion und alle Befehle, die Sie bekommen haben, sind von der Dienststelle bekommen haben, sind hinfällig, es gelten nur meine Befehle. Ich kann ja auch nicht dulden, dass in meinem Befehlsbereich ein anderer reinbefiehlt und ich nachher erfahre, ja, dort hat er 70 Mann einfach weggenommen, um sie mir aus meinem eigenen Befehlsbereich, um sie mir zur Verfügung zu stellen, damit ich sie woanders einsetze. Das ist ein Unding, das können wir dabei nicht machen und nicht gebrauchen. Wir haben außerdem müssen aufstellen die Ersatzeinheiten für das lettische Korps, für das estnische Korps und für die galizische Division, für die kroatische Division. Und wir werden für alle diese neuen Einheiten, die wir hier jetzt aufstellen müssen, Ersatzeinheiten aufstellen, soweit uns dafür die Führer und die Unterführer zur Verfügung stehen. Ich komme nun dabei gerade auf unseren größten Engpass. Bei uns ist die Sache umgekehrt wie beim Heer. Das Heer hat an und für sich, nach meiner Ansicht, keinen Engpass, kann gar keinen haben, in Offizieren und Unteroffizieren. Dafür in den Waffen bei der Ausbildung. Denn sehen Sie sich die Ersatz- und Ausbildungsbataillone des Heeres an, wenn Sie so eins in die Hand gedrückt bekommen würden, wahrscheinlich würden Sie sofort versuchen, irgendwie wegzukommen. Denn den Laden möchten Sie ja nicht haben. Und mit den Waffen, den wenigen, die dort zur Verfügung stellen, möchten Sie nicht die Verantwortung übernehmen, die Sie übernehmen müssen, um so und so viele Leute auszubilden. Bei uns haben wir von uns aus die Waffen geschafft und uns fehlen die Unterführer und die Führer. Da wir das klar erkennen, müssen wir auch Mittel und Wege ersinnen, um diesen Mangelware herbeizuschaffen. Wir haben im vorigen Jahr aus 7 bestehenden Divisionen 12 neue aufgestellt. Und das ist ungeheuerlich, wenn man betrachtet, dass bei diesen 7 Divisionen auch noch Gebirgsdivisionen dabei sind, und dass man eigentlich bloß die Panzergrenadierdivision dafür rechnen dürfte und müsste. Wir sind aber jetzt etwas am Ende unserer Kraft bei Führern. Das heißt, wir bekommen in diesem Jahre hoffentlich genügend Nachwuchs an jungen Führern. Uns fehlt aber die Mittellage, nämlich der Chef und der Kommandeur. Da uns fehlt, müssen wir diese Dienststellung mit verhältnismäßig sehr jungen Führern besetzen. Diese Besetzung mit sehr jungen Führern hat seine großen Nachteile, auf die ich im Einzelnen noch später, nicht im Laufe meines Vortrags, sondern der Aussprache zurückkommen werde. Es ist also Ihre Aufgabe, jeden einzelnen Mann, ob Reichsdeutscher oder Volksdeutscher oder Lette oder Bosniake oder Este oder Galizier, der sich irgendwie für die Führerlaufbahn eignet, herauszusuchen, schon dann, ehe er als Rekrut zur Fronttruppe geht und nachher nochmal durchzusieben, und alle die ihnen geeignet erscheinenden Männer zu melden. Wir wollen dabei gern in Kauf nehmen, dass ein Teil davon eventuell nicht geeignet ist. Das schadet nicht, aus denen wird zumindest immer noch ein guter Unterführer zu machen sein. Die Frage dieses jungen Führer-Nachersatzes ist geklärt. Wir haben jetzt 3 Junkerschulen, unterrichten hier in Prag in diesem Sommer 4. Junkerschule. Wobei immer noch zu klären ist, ob das nach denselben Ausbildungsprinzipien wie bisher gemacht werden soll oder ob man dort als nur Grenadiere hinschickt und nicht Panzergrenadiere. Noch schwieriger ist die Unterführerfrage. Jeder einzelne Kommandeur glaubt erstens, dass er keine Unterführeranwärter auf die Unterführerschule zu schicken braucht, weil er selbst tüchtig und klug genug ist, um sich seine Unterführer heranzubilden und heranzuzüchten. Erfolg, wir sehen das nicht bloß bei den Ersatzeinheiten, sondern wir sehen das auch bei den Divisionen vorn, gerade bei den Divisionen, die uns keine Unterführeranwärter geschickt haben, die schreien jetzt am meisten nach Unterführern von den Unterführerschulen, dass kein Ersatz für sie da ist an Unterführern, weil sie klüger waren als wie wir. Der Nachteil, die Truppe muss darunter leiden und es kostet Blut. Zweitens glaubt jeder durch eine Unterführer-Lehrkompanie, die er bei sich einrichtet, den Anforderungen, die an einen Unterführer-Nachwuchs zu stellen sind, damit Genüge getan zu haben und nun prächtige Unterführer dabei herangezüchtet zu haben. Und drittens sitzt von ihnen mehr oder weniger jeder, mehr oder weniger, ich will es im Einzelnen gar nicht nachprüfen, auf seinen alten, unerfahrenen Unterführern, die er seit 2 und 3 Jahren da hat. Es sind letztmalig von mir, nachdem ich vorher schon die Befehle gegeben habe, nochmal Befehle herausgegeben worden, dass diese Unterführer abzulösen sind, und dass frontnahe Unterführer dort hereinkommen, dass die endlich wieder einen Einsatz bekommen, denn sie werden wohl in der Ausbildung im Einzelnen vielleicht, in der Einzelausbildung das noch schaffen können, das haben sie sogar so weit weg, dass sie es im Schlaf machen. Sie werden aber die frontnahe Ausbildung nicht mehr machen können, und dann, meine Führer, etwas werden die nicht mehr können. Sie werden nicht nach unserer Weltanschauung den Mann erziehen können, weil es ein Kommissknochen wird, der so lange dort als Unterführer und Ausbilder sitzt. Der sieht nichts mehr anders, der hört nichts mehr anders, Dessen Gedanken ist bloß noch auf Drill gestimmt. Weltanschauung hat er nicht mehr notwendig, die hat er mit der Muttermilch schon eingesogen. Und die anderen, wenn sie sie nicht haben, die pfeift er an und damit ist die Weltanschauung bei ihm erledigt. Das ist der Mann aber nicht von Anfang an. Das ist er nie gewesen, sondern das ist er erst geworden durch seine langjährige, kommissige Ausbildung, die er dauernd durchmacht, die ihn ja auch geistig allmählich töten muss. Deswegen möchte ich Ihnen dringend raten, die Befehle, die ich da erlassen habe, zu befolgen. Wenn Sie es nicht tun, dann nehme ich Ihnen die einfach alle weg, schicke sie an die Front, gebe Ihnen nicht andere Unterführer, sondern Sie werden alle 8 Tage vom Inspekteur in meinem Auftrag besucht und der kniet Ihnen so lange auf der Seele rum, bis der Laden klappt. Wir haben leider durch die schweren Kämpfe, die wir ja durchzustehen haben, sehr viele Verwundete und Wiedergenesene. Ich weiß vielleicht mit am besten, dass nicht jeder Soldat, der vorne ein Punzkerl ist, der sich im Kampf unerhört schlägt, der die höchsten Tapferkeitsauszeichnungen hat, dass dieser gleichzeitig ein guter Ausbildner ist. Aber aus dem Nachwuchs muss so viel herauszuholen sein, dass es eine Frage, dass es überhaupt nicht in Frage kommen kann, der Kursus auf der Unterführerschule läuft nicht voll an, weil nicht genügend gekommen sind. Dazu kommt, dass Meldungen gemacht werden und dann nicht eingehalten werden. Sie selbst sind dafür verantwortlich, dass Sie das, was Sie an Wiedergenesenen Ihnen durch die Finger geht, genauestens überprüfen. In erster Linie sind Sie als Unterführerersatz geeignet, in zweiter Linie sind Sie als Führerersatz geeignet. Und sofort überprüfen, welche Männer von meinen Männern, die ich hier habe, kann ich nun weggeben an die Front, damit sie wieder einen Einsatz haben und dafür andere dafür einstellen. Meldungen, wenn 3 Unterführer abgegeben werden sollen, dann bricht der Laden bei Ihnen zusammen. Die erkenne ich nicht an, dann soll der Laden zusammenbrechen. Ich stehe auf dem Standpunkt, dort wo etwas bricht, muss man noch etwas stoßen, damit es schneller zusammenfällt. Dann kann man nämlich was Richtiges drauf ausbauen. Dass der betreffende Kommandeur, den es angeht, den ich eben gemeint habe, der wird ja wissen, worum es sich handelt. Sie sehen aus der Aktion Köppler aufgrund des Führerbefehls vom 27.11.1943, dass überall immer wieder versucht werden muss, Personal einzusparen. Das lässt sich auch machen, auch ohne große Aktionen. Wenn Sie selbst überprüfen, was bei Ihnen notwendig ist und was überflüssig ist, dann werden Sie darauf kommen, dass immer noch der ein oder der andere abgegeben werden kann. Meine Führer, ich sehe es doch am besten beim Führungshauptamt. Ging nicht. Ausgeschlossen. Keine Inspektion und kein Amt konnte überhaupt einen Mann oder einen Führer abgeben. Daraufhin habe ich mir die Liste kommen lassen. Ich bin ja ein gemeiner Mensch, ich weiß das. Und habe einfach die Führer bestimmt, die ins Feld gehen. Da ging's. Ohne Ersatz. Ich weiß, mir ist das gemeldet worden. Und ich möchte das nur heute erwähnen, dass es sogar im Rahmen der Waffen-SS noch Dienststellen gibt, die Mittwochnachmittag und Sonnabendnachmittag dienstfrei bzw. Kleindienst machen. Meine Herren, ich werde in Zukunft grundsätzlich an diesen Nachmittagen meine Inspekteure zu Ihnen schicken und gnade Ihnen Gott, wenn Sie rein zufällig, sonst bin ich immer da und der ist auch da und der ist auch da, aber heute mal war gerade verabredet, wir konnten ja nicht wissen und so, also die Ausreden kenne ich, gnade Ihnen Gott. Sie kennen den Führerbefehl, außerdem hat am Sonntagvormittag zumindest auch jeder zu arbeiten. Ich erkenne also nicht an, dass am Sonnabendnachmittag und am Mittwochnachmittag man sich der Erholung hingibt. Das haben Sie ja auch noch ziemlich reichlich, denn Sie fahren ja immer noch, wie ich gesehen habe. Ich lasse mir ja jetzt die Urlaubsanträge selbst vorlegen, mache mir die Mühe auf Kurzurlaub, nicht wahr? Außerdem geht jeder von Ihnen auf seinen, wie er glaubt, zu beanspruchenden Jahresurlaub. Jahresurlaub streiche ich ja jedes Mal und schreibe dazu, Jahresurlaub gibt es nicht, es gibt nur Erholungsurlaub, wenn der Arzt das für notwendig hält. Meine Herren, ich will mich nicht rühmen. Wann bin ich denn das letzte Mal auf Urlaub gewesen? Wann habe ich denn Jahresurlaub gehabt? Es geht auch so. Und wenn es nicht geht, dann geht man zum Arzt, dann lässt man sich eine Kur verschreiben, dann wird man aufgemöbelt und dann arbeitet man weiter. Aber den Dienst zu vernachlässigen, freie Nachmittage zu machen, Beamtennachmittag und einen Beamtensonntag zu machen, das können wir nicht. Das tun wir auch nicht, denn wir sind ja Gott sei Dank keine Beamte und werden auch, zumindest solange ich hier bin, kein Beamte werden. Bei dieser Personaleinsparung komme ich in der Hauptsache auf die Funktionär zu sprechen. Meine Führer, ein Funktionär braucht nicht vom 1. September 1939 beim Ersatzbataillon bis zum Ende des Krieges dort sitzen, weil er nämlich am besten ausgerechnet aus der Kleiderkammer die Pelze zählen kann oder die Röcke zählen kann. So ein Mann, der dort sitzt, ist ein Beschädigter, der, wenn er wieder KV wird, eingesetzt wird und wieder rauskommt, oder ist ein so Beschädigter, der wird nicht mehr KV, der kann an dieser Stelle sitzen. Dass aber dort Dienstgrade sitzen, die KV sind und die vielleicht noch gar nicht mal im Felde gewesen sind, das gibt es nicht mehr. Und wenn der ungefähr Oberscharführer unterdessen geworden ist, ohne eine Gruppe geführt zu haben, dann stecken wir ihn in die Feldgendarmerie und dort tut er seinen Dienst. Aber raus müssen diese Leute, denn das ist nachher nicht die geeigneten Leute, die im Frieden für uns arbeiten können. Die Ausbildnerfrage habe ich schon gelöst. Die ganze Ausbildung gesprochen. Über die ganze Ausbildung wird Ihnen nachher meinem Auftrag Sturmführer Meier hier einen Vortrag halten. Ausrüstung habe ich auch schon gesagt. Wir sind in unserer Ausrüstung so günstig dran, wie wir überhaupt nur dran sein können. Sie kriegen jetzt außerdem noch die Ofenrohre dazu, sodass Sie die Panzernahbekämpfung und so weiter üben können. Sehen Sie sich das bitte beim Heer an, die sind nicht in der glücklichen Lage. Kommen nun noch auf die Behandlung von Volksdeutschen. Ich habe das wiederholt Ihnen gesagt, dass es in der Behandlung bei uns keinen Unterschied gibt, ob der Betreffende Reichsdeutscher oder Volksdeutscher ist. Und wenn dieser arme Mann, der als Freiwilliger sich zu uns gemeldet hat, ein Volksdeutscher ist, nun noch schlecht Deutsch spricht oder gar, wie es vorkommt, nicht mal lesen und schreiben kann, ihn nachher zu behandeln wie ein Zigeuner und das auch noch zu sagen, das ist nicht nur unfein, sondern es ist gemein und zeugt außerdem, dass der Betreffende, der es tut, nicht reif genug ist, um Ausbildungsarbeit zu leisten. Die Klagen, die immer wieder über die Behandlung Volksdeutscher kommen, müssen aufhören. Ich weiß, woran sie liegen. Sie liegen in erster Linie an den Unterführern, die nicht mehr draußen, lange nicht mehr draußen an der Front waren. Das sind die Kommissböcke. Das sind diejenigen, die durch ihre Ausdrücke glauben, ihre Autorität beweisen zu müssen. Ich komme bei dieser Gelegenheit auch noch auf etwas anderes. Mir hat der Reichsführer neulich einen Fall erzählt, der an für sich, für mich unangenehm war. Da meldet sich ein Parteigenosse, ein alter Parteigenosse, im Alter von 35 oder 36 Jahren, der UK gestellt ist, der während des Krieges auch gar nicht raus sollte, weil er eine Spitzenstellung innehatte, zur Waffe, weil er seinen Einsatz haben wollte. Der Reichsführer befiehlt also, der Mann soll zu uns kommen und soll gleich auf die Unterführungsschule. Er wird also von uns, vom Führungshauptamt, dorthin geschickt, geht der Befehl, der Mann ist so zu fördern, dass er weil er der Reichsführer überzeugt ist, dass er es kann, und die Überzeugung des Reichsführers war richtig, denn er hat es wirklich gekonnt, in der kurzen Zeit dort eben dieser ganze Ausbildung durchmacht, zu der sonst ein Mensch etwas länger Zeit braucht. Da wird der Mann empfangen, ha, Sie kommen vom Reichsführer. Das lieben wir. Das lieben wir, dass man uns solche Leute hierher schickt. Und so hat dieser Mann, ein Oberbürgermeister, der sich nicht beschwert hat, der nicht gesagt hat, dass er diese anstrengende Ausbildung ohne Vorbildung an der Unterführerschule durchmachen müsste, der es durchgehalten hat, der hat nichts dazu gesagt, der hat sich diese Behandlung gefallen lassen. Dann hat man ihn selbstverständlich geschickt auf eine Stube, glaube, wo nur Letten oben waren, sodass er sich mit denen überhaupt nicht unterhalten konnte. Weder von den Unterführern noch von den Führern hat sich auch nur ein einziger darum gekümmert, ob diesem Befehl des Reichsführers nachgekommen wird und ob dieser Mann, der ja sicher das Bedürfnis mal gehabt hat, sich doch mit jemandem zu unterhalten, überhaupt die Gelegenheit dazu gegeben wird. Also, mit dem Bemerken, Sie kommen vom Reichsführer, oder es braucht gar nicht vom Reichsführer kommen, es wird von uns jemand hingeschickt, Einzelfall. Das haben wir gern. Die sehen in jedem, der hingeschickt wird, diese Betreffenden, ein Spitzel. Nun, Spitzel brauchen wir nicht. Aber derjenige, der Spitzel sieht, ist ungeeignet, ist abzuqualifizieren und dem ist eine andere Verwendung zu geben.